Ort: Dach eines Wolkenkratzers mit 49 Stockwerken. Hochmodernes, funktionales Bürogebäude. Bleierner Himmel, ohne dass es zu regnen droht. Zeit: Jetzt. Sehr nahe Zukunft. Szene 1. Verwaltungschef, Programmierer. Hier. Es ist so kalt. Solange kein Wind ist. Oder Regen. Was? Nein, nichts. So ein Blödsinn ausgeschlossen. Ja, klar. Es war nur ein Scherz. 2 Jahre. Ohne einen einzigen Tropfen Regen. Und ausgerechnet heute? Hä? Und wenn uns einer sieht, wenn wir hier... Wenn einer hochkommt, dann aus demselben Grund wie wir. Aha. War es schon immer verboten? Ich meine, für die Angestellten der Firma? Früher nein, erlaubt war das auch nicht. Es gab auch nicht so strenge Kontrollen. Aha. Ich hätte natürlich nie geglaubt, dass auch du... Naja, das ist mir auch ein bisschen peinlich. Aber ich gebe zu, ich... Ja. Peinlich, sagst du? Ja, ich weiß nicht, wie ich es so lange ausgehalten habe. Ah, das erste Mal heute. Ja, während der Arbeit, ja. Deshalb bin ich auch manchmal so gereizt, weißt du? Ich kann einfach... Gut, ja, komm, jetzt beeil dich, komm, hier. Der Verwaltungschef entnimmt einem silbernen Etui 2 Zigaretten und holt ein Feuerzeug hervor. Glaubst du nicht, ist es zu viel Wind? Wenn zu viel Wind ist, ist es schrecklich. Ich meine, man schmeckt gar nichts, obwohl mir schmecken sie eigentlich immer. Klar, vor allem, wenn es nicht erlaubt ist, wie hier, wie jetzt. Noch dazu, wo wir gleich wieder runter müssen. Die werden sich wundern, wo wir dann bleiben. Irgendwer wird Verdacht schöpfen, wenn wir nicht in der Cafeteria sind. Ah, ja. Danke. Das ist ein Genuss. Ja. Und du sagst, es sind noch mehr, die hier raufkommen, um zu arbeiten? Etliche. Und ich hatte geglaubt, ich bin der Einzige, der die Firma hintergeht. Rauchen ist etwas Herrliches. Ich kann es mir nicht abgewöhnen. Ich meine, Lügen, vom moralischen Standpunkt aus, klar, es ist mir wirklich verdammt schwer gefallen. Meine Frau und ich, wir lassen uns scheiden. Ach, tatsächlich? Ja. Da hört ihr auf, euch zu streiten. Darum lassen wir uns ja scheiden. Ja, klar, ja. Wir wissen nicht, was wir mit unserer Kleinen machen sollen, dem Kind. Aha. Du liebst es? Ja. Ich meine, du wirst es behalten? Ja. Ja. Ich meine das Sorgerecht. Ja, ich weiß, es wird schwierig werden. Will sie es? Das Kind? Das ist das Sorgerecht. Ich fürchte, ja. Und habt ihr es ihr schon gesagt? Was? Eurer Kleinen. Was denn? Dass ihr euch scheiden lasst. Ein grässliches Wort. Ja. Und was hat sie gesagt? Nichts, nee, nichts. Sie hat nichts gesagt. Was heißt nichts? Sie hat nichts gesagt. Wie? Die Kleine. Ach so. Du lässt die Asche auf den Boden fallen? Was? Meine Frau und ich, wir wollen ein Kind. Glückwunsch. Danke. Es wird euer Leben verändern. Ja, darum wollen wir es ja haben. Wie meinst du das? Es soll unser Leben verändern. Ach, habt ihr genug von dem, das ihr führt? Mensch, nein. Wie nein? Na ja, gut, ja. Habt ihr Probleme? Was? Nein, wo? Aber keine Spur. Wir wollen ein Kind und basta, ganz einfach. Glückwunsch. Ja, danke. Ich rauche so wahnsinnig gern. Wie hoch werden wir über dem Erdboden sein? 49 Stock. Nehmen wir an, 3,5 Meter pro Stockwerk, so in etwa, dann macht das 49 mal 350 mal 350 minus 347 plus die Hälfte von 49, 24,147 plus 24,570,5 mal 370 und einen halben Meter ungefähr. 170 Meter. Und einen halben. Der Verwaltungschef geht zum Geländer. Ist das das höchste Gebäude der Stadt? Vorsicht! Dann komm her, dann siehst du es. Nein! Hör auf damit. Alles ist so neu, so glänzend so. Und alles macht so einen unsicheren Eindruck, dass... Der Verwaltungschef steigt aufs Geländer. Guck mal! War nur ein Spaß. Ist dir schwindelig? Nein. Du hast mir einen ganz schönen Schreck eingejagt. Ich? Ja. Nein, ist nicht das Höchste. Komm doch her, Mensch. Bist du sicher, dass sie da höher sind? Nicht viel, sind aber höher. Muss schlimm sein für deine Tochter. Die Scheidung? 170 Meter. Ja. Oh, von hier oben sieht alles ganz klein aus, ganz komisch. Ja. Und für dich? Was denn? Ist es schlimm? Nein. Ach, ein bisschen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was meinst du? Nein, nichts, weil ich derartige Probleme nie haben werde, solche Beziehungsprobleme. Weil meine Frau und ich, weißt du, meine Frau, weißt du, weil es uns zusammen ist, es ist uns immer so gut gegangen, dass es unmöglich ist, also völlig unmöglich, dass wir uns trennen. Der Verwaltungschef wirft seine Zigarettenkippe in die Tiefe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich sehe sie nicht mehr. Wen? Die Kippe. Mehr als 7 Sekunden. Bis unten. Ach so. Gib mir deine. Er nimmt dem Programmierer die Zigarette aus der Hand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, ich sehe sie nicht mehr. Wie lange wird ein Mensch brauchen, bis er unten ist? Sicher mehr als 10 Sekunden. Stimmt. Was hast du gesagt von deiner Frau? Ich? Nichts. Kann sogar sein, 15 oder so. Dass wir uns niemals trennen würden. Kannst du dir das Gefühl vorstellen, während dieser 10 oder 15 Sekunden? Das Gefühl? Nein. Und du? Ich kann es mir vorstellen. Aha, das muss irgendwie so. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, ja? Ich kann es mir vorstellen. Ja. Gehen wir? Ja, ich... Nein. Nein? Nein. Sie sehen sich an. Plötzlich in einer Art Verzückung zünden sie sich gierig 2 Zigaretten an. Explosion weit entfernt. Klirrende Fensterscheiben. Zusammenstöße. Sie rühren sich nicht. Sie rauchen. Szene 2. Die rothaarige Sekretärin, die schwarzhaarige Sekretärin, die blonde Sekretärin kommen die Außentreppe hoch. Später die Brünette. Oh Gott. Oh Gott. Oh, diese Treppen bringen mich nach oben. Fühlst du dich nicht gut? Was? Oh. Wir werden noch zurück, nicht den Fahrstuhl nehmen, damit dieser Schwuchtel von Liftboy Meldung macht. Das ist nämlich eine Schwuchtel, wusstet ihr das? Oh nein. 10 Stockwerke insgesamt. Oh. 14? Meine Güte, das sind 14. Für mich sind es 14, haben nicht alle so ein Glück wie du. Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Oh. Wer von euch ist letztens mit dem Fahrstuhl hier raufgekommen? Labert mich doch dieser Schwachkopf von Liftboy voll. Findest du nicht auch, Kleine, dass es hier stinkt im Fahrstuhl? Und ich sage, ich rieche nichts. Kein bisschen. Und sag nicht Kleine zu mir, klar. Und frage, und wenn es irgendwo brennt, in so einem Büro oder so? Ich habe natürlich völlig ahnungslos getan, klar. Qualmgestank kommt aus dem Mund einer Kollegin von dir, die gerade auf dem Dach war. Das weißt du ganz genau. Verdammter Mist, dachte ich. Ich hatte geglaubt, wir hätten das geklärt. Oh je, dass wir nur über die Nottreppe raufkommen und da auch wieder runtergehen. Eine von euch ist eine Verräterin und das macht mich krank. Weil wie willst du jetzt wissen, wem diese scheiß Schwuchtel das gesteckt hat? Wenn ich nur daran denke, dass er auch mit meinem Chef darüber gesprochen haben kann. Oder mit dem Chef von meinem Chef. oder mit euren Chefs. Das macht mich krank. Ich weiß. War nicht anders zu erwarten. Und warum hast du das alles mir erzählt? Oh, was weiß ich. Also, weil du mich so angesehen hast, klar. Ja, darum wohl. Ich halte es auch bis zum Feierabend ohne aus. Ja, ich stelle mich mental darauf ein, konzentriere mich, mache Bauchatmung unter rhythmischem Zusammenziehen des Zwerchfells, suche meine Mitte und in 10 Sekunden ist mein Appetit wieder weg. Was erzählst du da, Liebes? In Wirklichkeit hast du mehr Schiss als ich. Ich weiß nämlich, wie ich meinen Chef bändige, wenn er mir eine Szene macht. Dann lasse ich die über mich ergehen und anschließend knöpfe ich 2 oder 3 Knöpfe von meiner Bluse auf und bringe ihm eine Tasse Kaffee. Aber bei deiner Chefin kann einem schon Angst und Bange werden, Liebes. Ui, ui, ui. Wenn uns jemand bestrafen will, dann erinnern wir ihn daran, dass das Verbot innerhalb des Gebäudes gilt. Und das hier ist nicht innerhalb, das ist außerhalb. Hängt ganz davon ab. Was willst du damit sagen? Es ist immer noch das Gebäude, Liebes. Man geht davon aus, dass wir uns weder innerhalb noch außerhalb dem Laster hingeben, nicht wahr? Also Entschuldigung, Mädels, aber ich finde die Diskussion ziemlich öde. Jetzt gibt endlich Ruhe. So, jetzt haben wir Ruhe gegeben und? Hier. Die Brünette entnimmt ihrem goldenen Etui 4 Zigaretten. Eine gibt sie der Blonden, danke, eine der schwarzhaarigen Sekretärin. Danke. Eine steckt sie sich zwischen die Lippen. Du willst nicht? Doch. Sie zünden die Zigaretten an. Jede mit einem eigenen Feuerzeug. Sie rauchen. Ja, ich habe euch angelogen. Meine Chefin wird sich hüten, mir Schwierigkeiten zu machen. Wieso? Letzte Woche habe ich eine Packung Zigaretten in ihrer Aktentasche gefunden. Damit ist sie durch die Kontrolle gekommen? Ja, sie muss sie irgendwie reingeschmuggelt haben. Ui, und was hast du gemacht? Ich nutze die Gelegenheit, dass sie auf Toilette ist. Nehme die Schachtel und lasse die Zigaretten in ihre Tasche fallen zwischen Schreibzeug und Disketten. Ui. Als die blöde Kuh von ihrem gewohnten 9:45 Schiss zurückkommt, geht sie schnurstracks zu ihrer Tasche. Na, grün angelaufen ist die. Und weiter? Ich stehe nur da und warte auf ihre Anweisungen. Könnten Sie mir nicht mal eine von Ihren Theorien zum Relaxen erklären, lispelt sie nur? Wow! Dein Chef ist mehr als einmal hier raufgekommen. Woher weißt du das? Der Kleine von den IDV-Leuten hat es mir gesagt. Der Programmierer? Ja. Als ich ihn traf, kam er gerade runter von hier und betrat den Korridor durch eine der Feuertüren. Der Ärmste. Er hätte gerade mit deinem Chef die Aussicht genossen. Er merkte, dass ich wusste, dass er lügt. Ich glaube, er merkte auch, dass ich ihn ziemlich nett finde. Er hat mir ein Kleid zum Geburtstag geschenkt. Mein Chef, klar? Ich weiß nicht, wer es mir erzählt hat. Er lässt sich scheiden. Aus Naturseide? Oh, das kann verdammt teuer werden, Kleine. Ich glaube, da kommt einer. Mist. Nein, da ist niemand. Sie rauchen. Immer das Gleiche, meint er. Also ich habe da wirklich ein Problem, Leute, mit diesem Kleid jetzt. Ich finde keine Schuhe und auch keine Handtasche. Das Kleid ist grün. Ein ganz ausgefallenes Grün. Ein ganz seltsames Grün. Ein unbeschreibliches, unmögliches Grün. Ich habe alle Schuhläden abgeklappert. Ich hätte jeden Preis gezahlt. Weil bei Schuhen und Taschen, da kenne ich nichts. Da ist es mir egal, was es kostet. Dafür arbeite ich schließlich und es macht mir Spaß. Ich kann es mir leisten und außerdem, ein Tag ist ein Tag und schwupp ist er rum. Aber nichts, Freunde, gar nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Kleid hängt geplättet im Schrank. Es hat fast gar keine Nähte und es ist von einem ganz berühmten Designer. Ja, weltberühmt. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Er macht immer so super teure Sachen. In ganz schrägen Farben, obwohl die Farbe ist spitze. Aber was soll's, wenn sie sich mit nichts kombinieren lässt? Vielleicht gebe ich es ihm zurück. Gib es mir. Mir. Mir. Geschenke verschenkt man nicht. Man gibt sie aber auch nicht zurück. Aber du hast doch gesagt, dass du es toll findest. Nein, entschuldige, meine Gute. Ich habe nicht gesagt, dass ich es toll finde. Was ich gesagt habe, ist, dass es nicht übel ist, ich klar? Ich kriege Kopfschmerzen mit dir. Was ist los? Warum bist du nur so still? War dir da nicht schwindelig? Was guckst du? Ich gucke. Was? Nichts. Die Straße, die Menschen. Na, scharfe Augen hat sie ja. Eine regungslose Frau schaut vom Fenster eines Hauses jemanden an. Das Haus ist alt, merkwürdig und klein. Die Frau hat zu jemandem auf der Straße geschaut. Oh, wie interessant. Sie hat geweint. Sie muss sich unglücklich fühlen. Bestimmt ist sie selber schuld. Es ist eine verheiratete Frau. Aus purer Trägheit hat sie ein Leben gewählt, das sie nicht befriedigt. Verloren blickt sie durch das Fenster. Sie beobachtet jemanden, der entlang geht. Ah ja. Ein Mann. Er ist blond, groß und stark. Sie sieht ihn an, unverwandt, mit weit offenen Augen. Sie zieht die Gardinen auf mit feierlicher, eleganter Gebärde. Der Mann unten auf der Straße bleibt stehen. Sie öffnet das Fenster. Lehnt sich hinaus, der halbe Körper draußen. Sie staunen sich an, ohne ein Wort zu sagen. Merkwürdig. Er geht über die Straße, beeilt sich, rennt fast. Ja, ja, er will ins Haus. Ja, ich wusste es. Er geht hinein. Bestimmt kennen sie sich nicht. Bestimmt wird er die Treppen hinaufstürmen, nervös, atemlos, und noch bevor er an ihrer Tür klingelt, wird sie ihm öffnen. Bestimmt werden sie Liebe machen, ohne ein einziges Wort, wie die Tiere. Was dir da wieder erzählt? Das erfinde ich doch nur. Sie umarmen sich, sie ziehen sich aus, ich wusste es. Wie wilde Bestien. Von hier aus sieht man gar nichts. Doch. Darf ich mal sehen? Die Schwarzhaarige geht an das Geländer. Oh mein Gott. Die Brünette hält die Schwarzhaarige, die mit dem halben Körper über dem Abgrund hängt, am Arm fest. Du Liebe! Warum hast du das gemacht? Oh Gott, ich halte das nicht aus mit dir! Warum hast du das gemacht? Und du bist doch bloß nicht hysterisch! Warum hast du das gemacht? Entspann dich, aber werd jetzt nicht hysterisch! Die Blonde gibt der Rothaarigen eine Ohrfeige. Wir müssen jetzt wieder runter. Die Rothaarige geht. Jetzt wird sie mir böse sein und du bist schuld. Die Blonde geht. Was ist denn los mit euch? Die Brünette geht. Was in aller Welt ist denn los? Die schwarzhaarige Sekretärin steht am Geländer und blickt hinunter. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Szene 3. Der Stadtbote. Er geht an das Geländer, schaut hinunter. Hey! Wow! Amerika! Yeah! Wow. Er holt aus seiner Hosentasche einen Walkman, legt eine Kassette ein, setzt sich die Kopfhörer auf. Er singt und tanzt. Er macht den Hosensatz auf, steckt eine Hand hinein und sucht etwas in der Unterhose. Er holt eine Zigarette hervor. Er zündet sie an. Er nimmt die Kopfhörer ab. Ey Mann, nicht so dicht, ihr Dinger. Ihr knallt doch mal gegen's Haus. Scheiße! Hey, Scheiße! Scheiße! Mann! Oh. Hey, Miss Gott! Ich dachte, mein Gott, schätze mich ein. Er kniet nieder, hält sich am Geländer fest und übergibt sich in die Tiefe. Der Himmel ist rot. Die Exekutivdirektorin kommt. Wer sind Sie denn? An der Boote. An unserer Firma? Ja. Was ist denn passiert? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, es war eine Hubschrauber. Ich meine, es war ein scheiß Unglück. Und was haben Sie hier gemacht? Ich meine nichts. Ich bin hochgekommen, um mir Hubschrauber anzusehen. Verlassen Sie sofort das Dach, wenn Sie nicht wollen, dass ich bei der nächsten Direktionssitzung der Firma Meldung mache. Jawohl. Der Stadtbote will gehen. Er bleibt. Haben Sie das gesehen? Ey Mann, das war doch stark, ey, oder? Ja, Sehr. Sehr. Dann gehen Sie, verschwinden Sie schon. Ich komme gleich nach. Die Exekutivdirektorin holt eine Zigarette aus der Schachtel. Raucht. Sie schaut in das Flammenmeer. Oh. Nicht schön. Szene 4. Der Verwaltungschef und der Programmierer. Sie gehen zum Geländer. Sie sehen sich an. Der Programmierer umarmt den Verwaltungschef. Der Verwaltungschef nickt feierlich. Der Programmierer springt in die Tiefe. Acht. Ungefähr 8 Sekunden. Er steckt sich eine Zigarette an. Szene 5. Die blonde Sekretärin, der Verwaltungschef. Was ausmachen, sich in den Nasenschleim abzuwischen. Sie hatten gesagt, gestern. Das ist ziemlich unappetitlich. Das ist nicht das erste Mal, dass sie hier hochkommt. Das Nikotin, das quillt ihn ja förmlich aus den Ohren, aus der Nase, aus dem Mund. Hä? Und mit Verlaub aus allen übrigen Körperöffnungen. Ja? Ich habe sie aber nicht hierher gebeten, um ihnen ihr Laster vorzuhalten. Wie sie sich überzeugen konnten, bin ich selber dem Laster ergeben. Ich habe sie hierher gebracht, um mit Ihnen ein ernstes Wörtchen über einen beklagenswerten Fehler zu sprechen, den Sie begangen haben. Was für ein Fehler? Ihre Kolleginnen erzählen, dass ich Ihnen ein Kleid geschenkt habe. Das ist ein beklagenswerter Fehler! Ich bitte Sie, hören Sie da endlich auf zu heulen, Mensch! Hören Sie mal auf! Ich verstehe gar nichts mehr. Und wenn ich nichts verstehe, dann werde ich nervös und mir kommen die Tränen. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Was denn? Ihretwegen sehen sich jetzt meine Kollegen gezwungen, dasselbe zu tun wie ich. Wenn nicht, drohen Ihnen Ihre Sekretärin mit Streik. Und alle zeigen mit dem Finger auf mich. Wissen Sie, was passiert, wenn ein Körper aus fast 200 Metern Höhe hinunterstürzt und auf dem Erdboden zerschellt? Der Körper explodiert. Ui. Ich bin ja schon still. Er explodiert? Wie gestern der Hubschrauber? Schlimmer, viel schlimmer. Weil er innerlich explodiert. Uch, wie eklig, nicht? Sie wollen wirklich nichts von mir. Sie sind so dumm. Sie niemals. Es war ein Geschenk für Ihre Frau, stimmt's? Besser gesagt, Ex-Frau. Ja. Sie sind so blass. Es ist kalt. Ist Ihnen schwindelig? Und Ihnen? Mir nicht. Mir auch nicht. Fühle mich gut. Ich auch. Haben Sie sich geärgert, was ich Ihnen gesagt habe? Ach, haben Sie was gesagt? Nein. Wirklich, bin ich blass? Sehr. Ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen. Ich hatte ein Albtraum. Oh. Ein Programmierer von der Firma ist von diesem Geländer runtergesprungen. Vor meinen Augen. Der mit Ihnen die ganze Woche hier hochgekommen ist, um zu rauchen. Ach so, Sie spionieren uns nach. Ich? Nein, ich weiß nicht. Irgendwer hat es mir erzählt. Ich weiß es nicht. Und sein Körper ist explodiert? Ja. Ach, ekelhaft, nicht? Und was hat das mit Ihrer Frau zu tun? Ich weiß nicht mehr. Gehen wir runter. Nein. Was haben Sie gesagt? Die Blonde steckt die Hand in seine Hosentasche und holt eine Zigarette hervor. Sie zündet sie an, bläst ihm den Qualm ins Gesicht. Sie erlauben doch, oder? Danke. Sie können gehen. Ich komme gleich nach, sobald ich aufgeraucht habe. Ah ja, es ist besser, wenn Sie nicht mit dem Fahrstuhl runterfahren. Der Liftboy hat eine sehr feine Nase. Ich auch. Er ist aber ein Spitzel. Sie nicht. Oh nein. Die Blonde geht zum Geländer. Sie blickt in die Tiefe. Huch. Worüber lache ich eigentlich? Szene 6. Der Stadtbote, die schwarzhaarige, die rothaarige Sekretärin. Oh Mann, jetzt, als ob es meine Schuld gewesen wäre. Fast im selben Augenblick. Genau eine Sekunde, nachdem ich es Zufall. Dachte. Ich glaube nicht an Zufälle. An was glaubst du dann? An meine Theorie. Oh nein. Meine Theorie über das Hubschrauber. Ey, aber wenn du mir Angst machen willst. Setzt euch hin. Wo denn? Hier, auf den Boden. Er ist sauber. Seid ihr bereit? Gut. Der Programmierer kommt. Entschuldigung. Guten Tag. Ich suche nur gerade... Den Verwaltungschef, nicht? Wissen Sie, wo er ist? Er ist in die 38, in das Zimmer von meiner Chefin. Neuerdings treffen die sich da immer. Wissen Sie, warum? Nein. Nein? Nein. Gut. Bleiben Sie nun oder nicht? Nein. Gehen Sie doch endlich. Kann ja, natürlich. Und die Theorie? Ich würde gern eine rauchen. Ja, ich auch. Hast du welche? Wollt ihr nun, dass ich euch erzähle? Ja oder nein? Der Programmierer kommt zurück. Ach, in Wirklichkeit habe ich gar nicht den Verwaltungschef gesucht. Ich war hochgekommen, um... Zu rauchen. Zu rauchen? Nein. Na gut, ja. Aber auch, um frische Luft zu schnappen. Ich vertrage die klimatisierte Luft nicht. Ich glaube, ich bin allergisch dagegen. Vor allem gegen die von unseren Büros. Die ist aromatisiert. Ich glaube, ich bin mehr gegen das Aroma allergisch als gegen die Luft an sich, weil es ist Kiefernadel-Aroma. Können Sie so nett sein und endlich Ruhe geben? Waldaroma, glaube ich. Okay, und jetzt? Darf man fragen, warum du aufstehst? Mir tun die Füße weh. Möchten Sie auch Feuer? Nein, danke. Ich hab selbst. Unterhalten Sie sich ruhig weiter. Ich verdrücke mich in eine Ecke, wo ich Sie nicht hören kann. Die Exekutivdirektorin kommt. Ich fange an. Meine Theorie ist... Hat jemand den Verwaltungschef gesehen? Hier ist er nicht. Ich finde ihn schon. Ich bin ja nicht blind. Vor einem Moment war er noch in seinem Zimmer. Was machst du denn hier? Ich bin gekommen, um frische Luft zu schnappen. Und weil Sie eine von diesen Besprechungen hatten, für die Sie mich nicht brauchen... Genug. Mir hat er gesagt, er geht mal kurz auf die Toilette. Aber das ist schon 20 Minuten her. Er wird Verstopfungen haben. Wer sind Sie denn? Sekretärin beim Chef der Personalabteilung. Von unserer Firma? Ja. Ach, ich kannte Sie nicht. Sehr angenehm, auf Wiedersehen. Und du bist in 2 Minuten unten im Büro. Oh Mann, zum Teufel mit dieser Frau. Und jetzt meine Theorie. Haben Sie keine Angst, runterzukochen? Ruhe! Also, wir alle haben hier drinnen im Kopf eine unbändige Energie, die wir nicht zu kontrollieren verstehen. Oftmals hat ein unsagbarer, vielleicht unbewusster Wunsch so viel mentale Kraft, so viel schier unermessliche energetische Kraft, so viel unvermutete ätherische, metaphysische, rohe Gewalt, dass diese Energie plötzlich wie ein Wasserstrahl aus unserem Kopf herausschießt, um nicht eine innere Explosion zu verursachen. Und das ist die Ursache von solchen merkwürdigen Phänomenen wie diese Unfälle. Katastrophen, Tragödien oder der Tod von Personen, die wir hassen. Was? Ey, willst du sagen, ich war schuld an dem... Hallo. Ich habe doch überhaupt niemanden gehasst. Ich weiß doch nicht mal, wer diesen scheiß Hubschrauber geflogen hat. Haben Sie keine Angst, runterzugucken? Ich habe noch keiner Fliege was zuleide getan. Haben Sie keine Angst, sich auf das Geländer zu stützen? Du ganz, willst du mich boykottieren oder was? Was? Ach nein, Entschuldigung. Deine Theorie hat mich nur nicht überzeugt. Ist Ihnen schwindelig? Naja, ein bisschen. Deshalb beuge ich mich ja so vor, um das Schwindelgefühl zu besiegen, damit die Angst weggeht. Vor ein paar Tagen bin ich fast abgestürzt. Sie will ihn sich angeln. Und was habe ich davon? Es war hier. Genau an dieser Stelle. Ich bin ausgerutscht. Ich war zu Tode erschrocken. Das Geländer ist nicht sehr sicher. Sie verschlingt ihn mit den Augen. Du hast Angst vor mir, oder was? Sie Sie haben Angst? Ja. Vertrauen Sie mir, kommen Sie zu mir. Die liegen ja schon fast übereinander. Ich habe Angst vor dir, weil du bist so wunderbar. Hey, ich würde gern mit dir. Sehen Sie? Bumsen, Sie haben jetzt keine Angst mehr? Nein, weil ich Halt habe. Hey, willst du heute Abend mit mir ausgehen? Mein Junge, willst du vielleicht mal deinen Schnabel halten? Ich höre sonst nicht, was Sie reden. Wollen Sie heute Abend mit mir ausgehen? Kann ich meine Frau mitbringen? Nein. Dann nein. Notte. Was ist los mit dir, ha? Wenn ich den Mut hätte, ich würde mich augenblicklich runterstürzen. Was sagen Sie? Ja, wieso denn bloß? Aus Scham. Aus? Sie müssen ja denken, ich mache solche Angebote jedem. Ich denke gar nichts. Sicherlich denken Sie von mir, ich bin eine... Eine Nutte, das ist sie. Daneben nicht, Puppe. Aber den Schaden hast du. Fick dich! Sie dürfen ruhig herkommen, wenn Sie möchten. Sie verstehen uns dann viel besser. Verzeihung, sprechen Sie mit mir? Ja. Nein, ich wollte gerade gehen. Ach ja? Ja. Du widerliches, verlogenes Drecksstück. Du stirbst ja bald vor Eifersucht. Du neidische Mistsau. Du hast uns die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen. Der Wind müsste dich vom Dach hier fegen, damit du unten auf die Straße knallst und dir der Körper in tausend Stücke platzt. Nur noch eine einzige Explosion, nur noch einen Haufen verstreute Gliedmaß. Das ist alles, was von dir übrig bleibt. Du verlogene, unkultivierte, beschränkte Drecksau. Scheiß Esoterikerin. Haben Sie eine Zigarette für mich? Ich habe nur noch die eine. Sie lassen mich abblitzen? Nein, Ich habe nur Gewissensbisse. Ich stehe überhaupt nicht auf Sie. Ach so. Sagen Sie, wollen Sie, dass ich Ihnen meine Theorie erkläre? Plötzlich peitscht eine starke Böe über das Dach. Oh Gott! Oh, warte, Himmel, ich will nicht hinunterstoßen! Oh Gott, hilf mir, lass es nicht zu. Oh Gott, im Himmel, hilf mir, ich flehe dich an. Verschone mich, barmherziger Gott! Szene 7. Verwaltungschef und Brünette. Bitte. Sie rauchen. Danke. Bitte. Die Exekutivdirektorin. Ich nehme an, Sie erwarten eine Erklärung. Mir ist etwas unwohl in meiner Haut. Oh, das wundert mich nicht. Fang mit ihr an. Erklär ihr, warum wir gerade auf sie gekommen sind. Sie ist so intelligent, wie sie ist. Das wird sie sich bestimmt vorstellen können. Ich stelle mir überhaupt nichts vor. Und ich weiß nicht, welchen Grund Sie für die Annahme haben, ich sei intelligent. Also gut, also wir sind auf sie gekommen, da die anderen ausscheiden. Das Angebot der Firma an Sekretärin ist nicht gerade überwältigend. Sagen wir, sie glänzt nicht gerade durch sonderliche Fähigkeiten. Meine zum Beispiel ist völlig plemplem, geistig zurückgeblieben. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie sie durch die Kontrolle der Minimalfähigkeiten gekommen ist. Bestimmt ist sie mit dem Chef der Personalabteilung ins Bett gegangen. Ja, also den Fall, den sollten wir mal untersuchen. Das ist nicht nötig, ich habe das schon gemacht. Er ist deines Postens enthoben worden. Die Stelle ist vakant. Oh, der arme Kerl. Dieses Schwein tut dir auch noch leid. Zurück zum Thema. Was? Du sollst weitermachen. Ach so, also, was wir brauchen, ist eine tüchtige, intelligente Sekretärin. Das, was wir brauchen. Ah ja? Wir wollen uns von der Firma unabhängig machen und ein neues Unternehmen gründen. Ohne Profitinteresse. Ja. Aus Spaß. Ja. Um des Vergnügens willen, sich als Akteur eines Abenteuers zu wissen, ohne von einem unpersönlichen und alles verschlingenden Monstrum abhängig zu sein. Wir wollen ein Unternehmen nach unserem Maß, mit intelligenten Leuten, für eine intelligente Arbeit und ein intelligentes Einkommen. Mit nicht mehr Anspruch als dem, glücklich zu sein. Genau. Ich weiß nicht, warum Sie denn mich wollen. Sie gefallen uns. Wie wissen Sie das? Wir wissen es. Also, hören Sie mal, alle Welt redet von Ihnen. Dein Vogel! Ich vermute, Sie wollen, dass das Geheimnis während der nächsten Monate gewahrt bleibt. Selbstverständlich. Ich könnte... Das werden Sie nicht tun. Also, sind Sie gern bei der Firma? Nein. Hören Sie, begreifen Sie doch, uns gefällt nicht, wie hier Geschäfte geführt werden. Hier ist alles eine aufgeblähte, unpersönliche, graue Routine. Was wir wollen, ist Abenteuer, Risiko, Emotion, Illusion, Leidenschaft. Verstehen Sie das nicht? Leidenschaft? Nein. Was Sie wollen, ist... Was? Was? Ich weiß nicht. Da, noch ein Vogel. Der vorhin war ein Männchen und das jetzt ein Weibchen. Verschiedene Rassen. Diese beiden haben sich zusammen ein Nest gebaut. Da sehen Sie, sie fliegen. Sie stürzen sich im freien Fall in die Tiefe und zwei Handbreit über dem Erdboden schwingen sie sich wieder auf und trotzen den Gesetzen der Erdanziehungskraft. Darum sind sie Vögel. Wenn ich mich hinunterstürzen würde, könnte ich es nicht machen wie Sie. Zwei Handbreit über dem Erdboden könnte ich nicht die Kurve des Sturzes verändern, um den Aufprall auf den Erdboden zu verhindern. Ich könnte es nicht. Ich vermag nichts auszurichten gegen die Gesetze der Erdanziehungskraft. Darum weiß ich, dass ich kein Vogel bin. Sie auch nicht. Auch wenn sie zweifellos zu einer sehr anderen Rasse gehören als ich. Sie ist verrückt, sie ist wirklich verrückt. Ich finde sie wundervoll. Was? Oh, ich muss eine rauchen. Ich muss rauchen. Rauchen. Wie bitte, du rauchst? Ich will die haben. Ich weiß nicht. Also, ich kann fliegen. Was? Ich kann fliegen. Ich gehe. Flieg! Szene 8. Stadtbote, Programmierer. Heute kann ich den ganzen Nachmittag hier bleiben. Ich meine, wissen Sie, es ist keine Arbeit für mich da. Kein Mensch schickt noch Pakete. Sollte eines Tages die Post besser funktionieren, paff! Werden Sie mich entlassen? Ja. Und dann werde ich nicht wissen, was ich machen soll. Mann, ich kann nichts anderes. Nur Papiere und Pakete so schnell wie möglich von einem Ende der Stadt zum anderen bringen. Hey, meine Arbeit macht mir Spaß, aber sie hat keine Zukunft. Sie dagegen. Warum geben Sie mir keinen EDV-Unterricht? Ich habe keine Zeit. Schade. Ja. Ach, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Ja. Wie finden Sie mich? Was? Wie Sie mich finden? Also, ich meine äußerlich. Warum fragen Sie? Ich mache mir Sorgen. Ach so. Riesensorgen. Und worüber? Über mein Äußeres. Sie wollen mir also nicht sagen, ob ich gut aussehe oder nicht. Warum machen Sie sich denn darüber Sorgen? Weil mir in letzter Zeit alle Frauen hinterherlaufen. Sie stürzen sich auf mich, sie hängen sich an mich wie die Kletten, reden mit mir im Flüsterton, ziehen mich mit den Augen aus und das macht mich ganz krank. Ich komme mir albern vor. Ich möchte am liebsten möchte ich mich verkriechen, weil ich nicht verstehe, was los ist, weil ich mich überhaupt nicht für attraktiv halte. Jetzt, wo Sie es sagen, Sie haben recht. Ich finde auch, Sie sind ganz schön hässlich. Sehen Sie, mir macht meine Arbeit ja eigentlich Spaß. Aber wenn ich nur dazu diene, die erotischen Schübe von 20 sexbesessenen Frauen zu beschwichtigen, also dann werde ich zu drastischen Maßnahmen greifen. Hey Mann, warum besorgen Sie es Ihnen nicht einfach? Also sagen Sie mal, ich kann nicht, ich bin verheiratet. Ja, und? Ja, ich bin monogam, wie die Papageien. Ui. Wissen Sie, meine Frau ist meine Frau. Sie löscht alle anderen aus. Sie macht sie zu Staub, zu Rauch, zu Schatten, zu nichts. Wissen Sie, weil ich mich immer hässlich finde, mit ihr aber, da finde ich mich kurioserweise attraktiv. Ach, ich würde die allesamt wegbürsten, Mann. Also, vor allem die Rothaarige. Mann, die macht mich sowas von geil. Also, nee, Sie sind noch sehr jung. Ja, aber Sie doch auch noch. Sie, was denn, Sie finden mich jung? Na klar, ja. Hören Sie, Sie können mir doch EDV-Unterricht geben, nicht? Und ich biete Ihnen dafür einen Schnellkursus in sekretierenden Sexbindigung an. Also, hören Sie mal, ja, ich finde das nicht gerade witzig, also, ja? Gut, also. Entschuldigung, mein Gott. Der Stadtbote setzt sich Kopfhörer auf. Der Programmierer holt einen Packen Zettel aus der Jackentasche, fängt an, sie zu zerreißen. Hey, was machen Sie da? Amerika! Was sind das für Zettel? Liebesbriefe von den Sekretärinnen. Hey, geben Sie mir ein paar, ich helfe Ihnen. Ja. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich finde Sie potthässlich. Ja, danke. Hier. Der Stadtbote setzt dem Programmierer die Kopfhörer auf. Amerika! Sie zerreißen Zettel. Hey! Die Schnipsel schweben, hey! Steigen nach oben. Hey! Der Programmierer lehnt sich gefährlich übers Geländer. Sie fallen nicht runter! Sie fallen nicht runter! Ey, Vorsicht! Was denn? Stürzen Sie sich bitte, bitte nicht runter! Was sagen Sie? Mich runterstürzen? Ich bin zwar verzweifelt, aber so nun auch wieder nicht. Ja. Oh. Oh, Mann. Hey. Szene 9. Die Schwarzhaarige, die Brünette. Man hat mich in eine andere Abteilung versetzt. Ich weiß. Sie haben meinen Chef gefeuert. Ich weiß. Sie werfen die unerlaubte Vorteilnahme, Bestechlichkeit und sexuelle Belästigung vor. Das ist die Wahrheit. Mir ist das egal. Er ist ein guter Mensch. Er war krank, er war ein Besessener. Ich habe große Achtung vor ihm. Willst du eine Zigarette? Ja. Hier. Danke. Du bist so seltsam, so. Manchmal machst du mir richtig... Da hat jemand ein Fenster zerschlagen, sieh nur. Das ist mein Zimmer. Dein Chef, siehst du, er lehnt sich hinaus, siehst Was du? Was hat er vor? Niemand hält ihn zurück. Das war's. Er war ein Besessener, er war krank. Aber ich hatte große Achtung vor ihm. Ich habe Kopfschmerzen. Der arme Mann. Was schulde ich dir für die Zigarette? Nichts. Ist geschenkt. Der Verwaltungschef kommt. Oh Gott. Oh nein. Haben Sie das gesehen? Danke. Ein Kollege von mir. Ihr Chef, ich konnte nichts machen, ich konnte nicht zurückhalten. Danke. Oh nein. Könnten Sie mir, danke, bitte, weil ich brauche, eine Zigarette geben. Danke. Oh, ich konnte nichts machen. Wirklich, ich konnte nichts machen. Wenn es bloß regnen würde. Szene 10. Die Rothaarige raucht. Die Blonde kommt, steht hinter ihr. Oh. Ah. Oh Gott, was du mich erschreckt hast. Oh, tut mir leid. Macht es dir Spaß, runterzugucken? Ja, so kann ich mich der Meditation hingeben. Ach so. Bei mir löst es reinweg gar nichts aus. Vor ein paar Tagen stand ich hier so und dachte, wenn ich runterfallen würde, wäre ich tot. Die Leute würden sagen, sie ist runtergefallen, die Ärmste. Oder vielleicht sie hat sich runtergestürzt, wie dieser bescheuerte Chef der Personalabteilung, von dem nur Matsch übrig geblieben ist. Der Arme. Oi, oi, oi, oi. Nein, mich runterstürzen. Nein, mich runter, stimmt's? Nein, zu dir passt, dass dich einer runterstößt. Hey, Kleine, du hast aber einen eigenartigen Humor. Ich habe keinen Humor, schönes Fräulein. Naja, stell dir mal vor, du bist jetzt nicht hier. Und ich bin allein. Und durch einen ganz fatalen, ganz dummen oder ganz was weiß ich für einen Zufall komme ich hier hoch, um mir zum Beispiel anzusehen, wie die Flugzeuge vorbeifliegen. Und hast du nicht gesehen, rutsche ich aus, wie diese Idiotin vor ein paar Tagen. Weil der Boden zum Beispiel rutschig ist. Und was würde dann passieren? Wenn ich also runterstürze und auf den Boden knalle und aus und vorbei. Holla, alle würden sie sagen, ich hätte es mit Absicht getan und sie würden tausend und mehr Motive suchen, um meinen Absprung, so sagt man doch, zu erklären. Ein Liebchen des Personalchefs war sie und auf ihren Chef scharf und ekelhaft neidisch auf die anderen Sekretärinnen. Man hat sie dabei erwischt, wie sie auf dem Dach geraucht hat. Dem Programmierer wollte sie sich angeln. Mit allen Laufburschen der Firma war sie im Bett. Jedem hat sie die Beine breit gemacht, um befördert zu werden und so weiter. Also nein, wenn ich mich runterstürzen würde, wäre das reiner Zufall. Ein Unfall. Ich würde niemals springen, weißt du, was mein Chef sagt? Was? Dass die Körper beim Runterfallen innerlich explodieren. Glaubst du das? Die Fallschirmspringer explodieren nicht. Auf der Achterbahn explodiert kein Mensch. Die Trampolinspringer explodieren nicht. Ich weiß nicht, was für eine Verbindung es zwischen dem Runterfallen und einer Explosion geben soll. Dieser herzlose Kerl von einem Chef will nur Eindruck bei mir schinden mit allen möglichen widerwärtigen Geschichten. Er hat einen explodierten Kopf, der Ärmste, ist doch klar, seit ihn seine Frau verlassen hat. Mimt den tollen Hecht und lässt das Ekel raushängen. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Nein. Mir scheint, ich stecke in einer Krise. Ah, ich verstehe schon. Warum wolltest du dich runterstürzen? Ich? Ja. Hattest du nicht gerade gesagt, du würdest dich von hier runterstürzen? Nein? Liebes, was hast du denn nun für eine Krise? Eine Wertekrise. Ui, ui, ui, es steht wohl ganz schön schlimm um dich, was? Ich leide. Ich höre Stimmen. Hier, im Kopf, in mir drinnen. Männer, Frauen, Kinderstimmen. Stimmen, die nicht von mir sind. Und mir platzt der Schädel, ja. Mir explodiert der Kopf, wirklich. Die Stimmen sagen mir, was ich machen soll. Sie diktieren mein Reden, mein Tun. Mach dies, mach jenes, sag dies, sag jenes. Sie provozieren mich. Diese Stimmen, die nur ich allein höre, kommen von draußen. Und dann denke ich, dass es nicht mein Kopf ist, sondern dass ich eine Erwählte bin. Erwählt, die Wahrheit zu offenbaren. Eine Katastrophe. Diese 2 Jahre Dürre sind eine Geißel. Eine Heimsuchung des Kosmos. Dürre der Erde und Dürre der Menschen. Ich leide und leide, weil plötzlich denke ich, es ist alles Lüge. Diese Stimmen sind von mir zerebrale Bauchrednerei und nichts davon existiert außerhalb meines Kopfes. Ich bin einfach nur völlig übergeschnappt. Was du brauchst, ist ein guter Fick, Liebes. Die einzige Dürre, die nicht gut ist, Kleine, ist die da unten. Ist doch sonnenklar, was mit dir los ist. Die Männer, die dir gefallen, haben einen Horror vor dir. Und die hinter dir her sind, vor denen hast du einen Horror. Es macht dir Spaß, dir das Leben zu verkomplizieren. Ich kann ihn dir nur empfehlen. Dieser kleine Laufbursche. Im Bett ist er eine Bestie. Eine wilde Dschungelbestie. Ich wette, dass dir das Jungchen all die Stimmen dieses Gezirpe wegbumst. Wie ist seiner denn? Riesig. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Freundinnen sagen sich das ohne zu fragen, nicht? Sind wir denn Freundinnen? Also gut, in Ordnung. Ein Küsschen. Sie geben sich einen Kuss. Der Stadtbote kommt. Hey, hallo. Oh, Entschuldigung, bin schon weg. Nein, nein, bleib doch. Zieh deine Hose runter. Die Unterhose auch. Was? Der Stadtbote cool. Lässt Hose und Unterhose herunter. Warum nicht? Hier. Hatte ich recht, ja oder nein? Na? Wohin lädst du mich zum Abendessen ein? Oh yeah, yippie! Ein Hubschrauber kommt. Oh nein! Nein, nein, bitte nicht schon wieder! Ruhig, der wird schon nicht explodieren. Szene 11. Die brünette Sekretärin umarmt die Schwarzhaarige. Sie gehen zum Geländer. Die Schwarzhaarige nickt feierlich. Die brünette Sekretärin springt in die Tiefe. 1, 2, 3. Niemand ist auf der Straße. Ihr unfruchtbarer Leib fängt schon an zu verfaulen. Die Brünette kommt. Hallo. Habe ich dich erschreckt? Ja. Oh. Was ist los mit dir? Nichts. Ich hatte gerade... Ich habe eben an dich gedacht. Echt stark. Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert seit... Glückwunsch. Wirklich Glückwunsch. Das ist die Nachricht des Tages. Du bist die Nachricht des Jahres. Naja, ich hab sogar von dir geträumt und alles, jemanden so hoch zu katapultieren, das improvisiert man nicht von einem Tag auf den anderen. Bestimmt hat der Generaldirektor darauf Einfluss genommen. Er ist ja eng befreundet mit deinem Chef. Oh, besser gesagt, deinem Ex-Chef. Hehehe. Oh, entschuldige bitte, dass ich dich duze. Wieso? Jetzt hast du Macht. Macht ist etwas anderes. Meine Macht liegt im Blick und in der Stimme, in den Worten. In einer Handbewegung, im Schweigen. Du machst mir Angst. Wenn du wüsstest, was ich gerade geträumt habe. Ich bin schwach und feige. Ich bin sehr neidisch auf dich. Eines Tages wirst du Kinder haben. Was? Ich kann nicht Mutter sein. Ich bin unfruchtbar. Oh. Die Exekutivdirektorin kommt. Ich wusste, dass du hier bist. Elende Dreckschlampe, Karriere, geile Mistsau. Ich möchte wissen, wem du in den Arsch gekrochen bist, wem du das Arschloch lecken musstest. Schlampe, Scheißschlampe. Das darf nicht wahr sein, einem gewöhnliche Sekretärin von den Public Relations. Eine mondsüchtige, schwachsinnige, scheinheilige, verlogene, ehrgeizige Scheißverräterin wird in dieser Scheißfirma, in dieser Scheißstadt, in diesem Scheißland, in dieser Scheißwelt über Nacht Vizedirektorin bei der Generaldirektion einer der umsatzstärksten Firmen der Stadt, des Landes. Wenn es stimmt, springe ich augenblicklich von ihr runter, als Zeichen des Protests. Was? Diese Dreckschlampe lacht mich aus? Sag schon, wie viele Schwänze, Ärsche, Fotzen musstest du mit deiner giftigen Zunge lutschen, mit deinem Geifer polieren, damit so etwas möglich ist. Los, sag, wie viele? Hören Sie, glauben Sie nicht auch, dass Sie sich irgendwie hier... Und du, Dumme, ganz sei still. Wir wissen schon, du kriechst vor ihr. Gib mir eine Zigarette und verschwinde. Du bleibst hier. Ich glaube, wir sind uns offiziell noch nicht vorgestellt worden. Ach. Ab jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Sie sind Mitglied des Exekutivrats, wenn ich mich nicht irre. Sollten Sie Einwände gegen meine Ernennung haben, dann dürfen Sie diese morgen darlegen. Ist es Ihnen recht so? Ach, und verzeihen Sie, wenn ich Ihnen mit meinem Lachen zu nahe getreten bin. Es ist, dass ich immer schon über Leute lachen musste, die sich selbst darstellen, indem sie andere beleidigen. Sie hat den Verstand verloren. Leute, die sich selbst darstellen, indem sie andere beleidigen. Sie fassen sie nicht an. Aus dem Weg mit. Solange ich hier bin, fassen Sie sie nicht an. Was? Das wirst du gleich sehen. Die Exekutivdirektorin und die Schwarzhaarige kämpfen. Sie ziehen sich an den Haaren, treten sich vors Schienbein und in den Magen. Die brünette Sekretärin steht am Geländer. Es sieht alles ganz klein aus von hier oben. ganz komisch. Sie lässt einen faden Speichel in die Tiefe fallen. Szene 12. Die Blonde, die Rothaarige. Sie stecken sich eine Zigarette an. Das ist die letzte. Ah ja? Ich weiß nicht, was eigentlich los ist. Aber ich weiß, dass irgendetwas in der Luft liegt. Was meinst du? Was ist deine Theorie, was eigentlich los ist? Ist Theorie? Was für eine Theorie? Hey! Alle sind sie krank. Alle sind sie fatal. Weißt du, warum ich gesagt habe, dass dies die letzte Zigarette sein wird, die wir zusammen rauchen? Was? Nein. Der Personalchef. Er will mir für 3 Monate kein Gehalt zahlen zur Strafe, weil ich hier rauche. Er sagt, er weiß genau, wer wir sind und dass er uns überwacht hat. Mit der ganzen Unerschrockenheit, die typisch für mich ist, sage ich zu ihm, da haben Sie sich also mit diesem Spitzel von Liftboy eingelassen. Wie? Schlecht für Sie, mein Lieber, schlecht für Sie, sage ich zu ihm. Sehen Sie nicht, dass der Kerl nur gewartet hat, bis er Sie um den Finger gewickelt hat, um uns im günstigsten Moment zu verpfeifen? Mann, diese Rotznase ist karrieregeil und er benutzt sie nur, damit er Chef der Personalabteilung wird, ist doch klar. Ja, du hättest sein Gesicht sehen sollen. Ein Anblick für die Götter, wirklich. Er fing an zu stottern und nein, doch nein, er würde mich ja gar nicht bestrafen wollen. Und ich möchte doch bitte sofort sein Zimmer verlassen. Ja, aber das ist noch gar nichts, Liebes. Halt dich fest, jetzt kommt das Beste. Ich bin kaum zur Tür raus, da laufe ich meinem heulenden Chef in die Arme. Stell dir vor, ganz rote Augenränder, die Nase voll grünem Rotz und ein dünner Fadensapper, der ihm bis aufs Jackett runterhing. Sie haben ihm das Sorgerecht für seine Tochter abgesprochen. Oh. Ja. Und warte, Liebes, das Beste kommt noch. Ich bringe meinen Chef zur Toilette, er schiss ich die Seele aus dem Leib, klar. Da treffe ich doch die... Ah, ja, die von der Personalabteilung, die Schwarzhaarige, das ordinäre Weib. Das Gesicht völlig mit Blut verschmiert. Liebes, sage ich zu ihr, du siehst ja aus, als hättest du mit einem Löwen gekämpft. Mit einer Löwin, sagt sie. Mit einer Dreckschlampe. Deiner Chefin. Ja, und jetzt halt dich fest, Liebes. Halt dich gut fest. Du fällst sonst in Ohnmacht. Weil das ist wirklich eine Bombe. Man hat die von den Public Relations zur Vizedirektorin der Firma ernannt. Ja, Mädel. Ich hätte auch fast einen Klaps bekommen. Die sind wahnsinnig geworden. Wahnsinnig. Und dann läuft mir noch der EDV-Chef über den Weg. Der Hübsche, mit dem nichts anzufangen ist. Verdreckt, übelriechend, mit flackerndem Blick. Sage ich zu ihm, was machen Sie denn für ein Gesicht? Sie sehen ja aus, als ob Sie von einer Beerdigung kommen. Und er steht plötzlich vor mir und knallt mir eine. Dann rannte er weg und schrie wie ein Wahnsinniger einen Frauennamen. 2 Minuten später, während ich mich von der Ohrfeige erhole, ja, erzählt mir jemand, dass seine Frau gestorben ist. Ermordet. Gefoltert und vergewaltigt von 6 grünen Jungs, als sie am frühen Abend in aller Seelenruhe in der Stadt spazieren ging. Klar, ich renne los, um ihn um Entschuldigung zu bitten für das mit der Beerdigung und finde ihn, wie er bewusstlos im Flur auf dem Fußboden liegt und keiner hebt ihn auf. Da fiel mir ein, was du mir vor ein paar Tagen erzählt hast. Ich kriege einen Anfall. Ich fange an zu kreischen. Ich bin dich suchen gegangen, Liebes. Ich glaube, es stimmt, was du gesagt hast. Und ich sterbe vor Angst. Wie, was habe ich denn gesagt? Dass eine Sintflut naht. Was, das habe ich gesagt? Ja. Aber ich habe doch vom Wetter gesprochen. Vom Wetter? Ja. Ich habe gesagt, dass es eine Riesenüberschwemmung geben wird. Also, Liebes... Hör mal, ich meine, du bist doch ganz entspannt und so. Nein? Was? Oh ja. Es ist nur, ich höre keine Stimmen mehr. Oh. Sie geben sich einen Kuss. Der Programmierer. Hat hier. Er geht auf das Geländer zu. Irgendjemand meine Frau gesehen? Oh, hallo. Da ich Sie gerade treffe, ich wollte Sie um Verzeihung bitten für meine Bemerkung vorhin. Ich wusste nicht, dass Sie... Der Verwaltungschef. Vorsicht, halten Sie ihn zurück, bitte. Gottes Willen. Nein, tun Sie das nicht. Der Programmierer zögert. Bitte. Der Himmel, ich weiß, Sie glauben mir nicht. Sie glauben, ich bin verrückt, aber sehen Sie den Himmel? Hören Sie, was ich Ihnen sage. Sehr bald wird der Regen da sein. Ja, wenn es bloß regnet. Ja, es wird regnen. Die Luft wird heiß, wie verzaubert. Ein Windstoß fegt über das Dach. Die Schwarzhaarige kommt. Oh ja. Bitte. Warum bist du so fröhlich? Hört mir zu. Ihr werdet es nicht glauben. Sie haben es angesagt. Sie haben es eben angesagt. Szene 13. Verwaltungschef, Exekutivdirektorin. Ab jetzt wird alles anders werden. Ich weiß es. Ich vertraue auf die neue Direktorin. Ich bleibe hier. Was? Du lächerlicher, läppischer Feigling. Du Waschlappen! Ich habe es satt. Ich habe die starken Frauen satt. Ich halte sie nicht mehr aus. Ihr seid viel stärker als die Männer, stärker als ich. Ja, meine Mutter war eine der letzten Frauen, die ich kannte. Eine der letzten Frauen. Sie war schwach, demütig, folgsam, inaktiv. Wir nannten sie die Moorrübe. Weil sie immer sagte, wo sie wirklich gern sein würde. Das wäre unter der Erde. Da könnte sie still ausruhen. Und sie starb mit den Worten auf den Lippen. Ich war glücklich, mein Kind. Keep young and beautiful. Und sie war nichts. Sie wollte nichts sein. Nur eine einfache, gewöhnliche Moorrübe. Und jetzt will ich sein wie meine Mutter. Mich eingraben, mich vergraben, ein Niemand sein. Du ekelst mich an. Ich hasse dich. Ich hasse deine Projekte, deine Kraft, dein Gesicht, deine Hände, dein Männergeruch, deine Stimme, deinen Blick. Und ich will nur noch rauchen, rauchen, rauchen und hier bleiben, bis mir der Regen die Zigarette löscht. Du bist eine Ratte. Ich bin eine Moorrübe. Meinetwegen kannst du vom Dach springen. Auf die Erde, da willst du ja hin. Kein Mensch braucht dich. Du bist völlig überflüssig auf dieser Welt. Los, mach schon, spring. Waschlappen, Waschlappen. Ja. Ja. Ja. Rauchen. Ich muss ein Rauchen. Ja. Der Programmierer. Seien Sie still, Sie Torten. Ich torte nur zum Arbeiten. Ich bin zum Arbeiten gezogen. Ich habe schlechte Arbeit. Ich will nur glücklich sein. Arbeiten. Das ist mein einziger Ehrgeiz. Arbeiten. Ich brauche die Würde. Arbeiten. Ich bin gut. Ich bin ein guter Mensch, auch wenn es nicht so aussieht. Hilf mir, dass ich hier wegkomme. Der Himmel. War das nicht eine Explosion? Nein, es war das Gewitter. Der Bote kommt. Hey, Mann, haben Sie die Nachricht schon gehört? Was sagen Sie? So wie der Himmel aussieht. Ja, wow, es kann nicht mehr lange dauern, glaube ich. Ihre Freundin hat... Hey, Mann, sie hat den sechsten Sinn. Den sechsten Sinn, yeah. Das ist ein geniales Vibe. Yeah. So ist das nun mal. Jetzt siehst du einen Arsch. Er gefällt dir. Du willst ihn dir greifen und... Ey, und dann merkst du, dass der Arsch einer Braut gehört, die auch Augen hat. Ey, und du guckst und du siehst sie in die Augen und denkst, geil, wow. Ey, und dann weißt du bist verloren. Und du hast Angst, nie wieder Augen wie diese zu finden. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Das stimmt, haben Sie meine Frau hier gesehen? Was? Entschuldigen Sie bitte, hat hier jemand die neue Direktorin gesehen? Ich muss mit ihr reden. Und Sie? Haben Sie meine Frau gesehen? Irgendwie schlimm mit ihm, wie? Das mit seiner Frau hat ihn furchtbar mitgenommen. Er wollte es tut mir leid. Ein Kind haben. Hm. Was? Wie? Was haben Sie gesagt? Ich weiß nicht, dass er ein Kind haben wollte. Ich bin sehr nervös. Geben Sie mir eine Zigarette. Die Blonde kommt. Hallo, Chef. Ich bin ein bisschen überdreht wegen dem Regen und alles. Dabei weiß ich nicht mal, ob ich möchte, dass es regnet. Es hat ja so lange nicht mehr geregnet. Ich weiß gar nicht mehr, ob es mir lieb ist oder nicht. Ich pushe mir gleich ein vor Lachen. Die Rothaarige. Der Stadtbote küsst sie leidenschaftlich. Komm. Wir gehen fort von hier, fort von hier. Was? Jetzt willst du fort? Ja. Bitte, wohin denn? Was, wohin? Weit weg, weit weg. Ganz weit weg von hier. Hallo, Liebes. Hallo. Ich habe alles hinter mir gelassen. Ich habe die Arbeit hinter mir gelassen. Ich muss hier weg. Ja. Man sollte arbeiten. Arbeiten ist scheiße. Ich werde nie wieder arbeiten. Komm, gib mir die Hand. Wir gehen weg für immer. Ja. Der Regen soll uns woanders überraschen. Weit weg von hier, wo es keinen Menschen gibt. Wie wir rennen werden, Hand in Hand. Und wir schreien und uns küssen, uns küssen, uns küssen. Ey, Moment, du bist immer so ein radikales Ding. Aha. Siehst du, Liebes, ich habe es dir gesagt, dass dein Problem woanders lag. Der Stadtbote und die Rothaarige küssen weiter. Die Exekutivdirektorin zur Blonden. Wollen Sie meine Sekretärin sein oder sind Sie auch so eine blöde Karrieristin? Oi. Es kommt so plötzlich. Ich habe vor 2,5 Minuten gekündigt. Oh. Sie haben 3 Sekunden Zeit, es sich zu überlegen. Oh. Wir zwei. Allein. Oh. Meine Idee ist ganz einfach. Irgendein kleines Unternehmen, egal was, es ist mir wirklich nicht wichtig. Ohne Gewinninteresse, aus rein sportlichem Interesse, aus Spaß an der Arbeit. Wählen Sie, was Ihnen gefällt. Imageberatung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Personalvermittlung und Controlling, Unternehmensberatung, Marketingkonzepte, Vertriebskonzepte, Werbegrafik, Werbehaltung, Erfahrung, Management, Softwareentwicklung, Datenverfassung, Kontakte. Was sagt Ihnen am meisten zu? Kontakte. Ich will Ihre Sekretärin sein. Hätte ich bloß die Kraft und den Mut, mich umzubringen. Du hast doch jetzt mich. Ach ja? Ja. Eines müssen Sie mir sagen. Wie finden Sie mich? Hübsch, intelligent und ein bisschen männlich. Pardon, hatten Sie gesagt, Sie finden mich hübsch? Ach, habe ich das gesagt? Ich glaube, Sie haben einen beruhigenden Einfluss auf mich. Wir rauchen noch eine Zigarette, bevor wir endgültig weggehen, okay? Ja, die letzte. Die letzte? Mann, die erste! Eine traurige Frau wartet am Fenster auf den unbekannten Mann. Die Frau bleibt dort am Fenster. Der Mann ist verschwunden, er hieß... Wohin geht diese Verrückte? Halten Sie sie zurück. Hey, nicht noch eine, die da runterspringen will. Schauen Sie nicht hin zu ihr, sie will sich nur wichtig. Die brünette Sekretärin ganz nah am Geländer. Es regnet. Noch nicht. Gehen wir fort von hier. Ja, gehen wir, Mann. Wohin gehen wir? Aufs Land. Was? Aufs Land, in die Natur. Das sagt mir mein Herz. Weißt du, wie du da hinkommst? Du weißt, wie du hinkommst. Ach so, cool. Der Regen. Gehen wir. Hören Sie, Chef, ich gehe mit ihr, klar. Chef, ich gehe mit ihr. Haben Sie keine Angst. Kommen Sie mit mir. Könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Komm mit mir mit. Ich weiß nicht warum, aber komm mit mir mit. Vorher muss ich dir noch etwas sagen. Was? Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe meine Frau verloren. Sind Sie ein Mann unter einer Million? Regen fällt. Sanft. Epilog. Nach dem Regen. Die Sonne. Nach dem Regen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Sergi Belbel. Aus dem Spanischen von Klaus Labs. Funkeinrichtung Andrea Czesinski. Musikalische Bearbeitung Lutz Glandin. Die Rollen und ihre Darsteller waren Programmierer Wolfgang Dreger, Verwaltungschef Herbert Fritsch, blonde Sekretärin Antje von der Ahe, schwarzhaarige Sekretärin Michaela Kaspar, rothaarige Sekretärin Sophie Reuss, brünette Sekretärin Angela Schanelek, Stadtbote Boris Alinovic, Exekutivdirektorin Carola Renier, Sprecher Matthias Matschke. Schnitt Tina Emmerling, Ton Bernd Friebel, Regieassistenz Stefanie Lasay, Irene Fischer, Regie Barbara Plensart. Produktion Deutschlandradio Berlin 1998.